Faustus. Das Leben des deutschen Tonsetzers Adrian Leverkühn, erzählt von einem Freunde. Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Thomas Mann. Bearbeitung Leonhard Koppelmann, Hermann Kretschmer, Manfred Hess. Musik Hermann Kretschmer. Regie Leonhard Koppelmann. Fünfter Teil. O hoher Geist, o Musen, steht mir bei. Erinnerung, die du schriebst, was ich gesehen. Jetzt zeige du, ob Adel in dir sei. Dante, Inferno. Zweiter Gesang. Heute Morgen, während Helene, meine gute Frau, uns den Morgentrank bereitete und ein frischer oberbayerischer Herbsttag sich aus den obligaten Frühnebeln hervorzuklären begann, las ich im Blatt von dem glückhaften Wiederaufleben unseres Unterseebootkrieges, dem binnen 24 Stunden nicht weniger als 12 Schiffe, darunter zwei große Passagierdampfer, ein englischer und ein brasilianischer, mit 500 Reisenden zum Opfer gefallen sind. Wir verdanken diesen Erfolg einem neuen Torpedo von fabelhaften Eigenschaften, das der deutschen Technik zu konstruieren gelungen ist. Und ich kann eine gewisse Genugtuung nicht unterdrücken über unseren immer regen Erfindungsgeist, die durch noch so viele Rückschläge nicht zu beugende nationale Tüchtigkeit, welche immer noch voll und ganz dem Regime zur Verfügung steht, das uns in diesen Krieg geführt hat und uns tatsächlich den Kontinent zu Füßen gelegt, den intellektuellen Traum von einem europäischen Deutschland durch die allerdings etwas beängstigende, etwas brüchige und, wie es scheint, der Welt unerträgliche Wirklichkeit eines deutschen Europa ersetzt hat. Auf dem Führerhauptquartier, den 29. Oktober. Westlich Melitopol wurden zahlreiche, den ganzen Tag über anhaltende Angriffe der Sowjets gegen die Abriegelungsfronten des Einbruchsraumes abgeschlagen. Sie hörten den Bericht des Oberkommandos der Wehrmacht. Jenes unwillkürliche Genugtuungsgefühl gibt denn auch immer wieder dem Gedanken Raum, dass solche zwischeneinfallende Triumphe wie die neuen Versenkungen oder der an und für sich prächtige Husarenstreich der Entführung des gestürzten italienischen Diktators nur noch dazu dienen können, falsche Hoffnungen zu erwecken und einen Krieg zu verlängern, der nach der Einsicht der Verständigen nicht mehr gewonnen werden kann. Ja. Wir sind verloren. Ich will sagen, der Krieg ist verloren. Aber das bedeutet mehr als einen verlorenen Feldzug. Es bedeutet tatsächlich, dass wir verloren sind. Verloren unsere Sache und Seele, unser Glaube und unsere Geschichte. Es ist aus mit Deutschland. Nein, ich will's nicht gewünscht haben und habe es doch wünschen müssen. Und weiß auch, dass ich's gewünscht habe, es heute wünsche, es begrüßen werde. Aus Hass auf den ordinär schwelgerischen Kult eines Hintertreppenmythos, die sträfliche Verwechslung des Heruntergekommenen mit dem, was es einmal war, den schmierenhaften Missbrauch und elenden Ausverkauf des Alt- und Echten, des Treulich-Traulichen, des Urdeutschen, woraus Laffen und Lügner uns einen sinnberaubenden Giftfusel bereitet. Dies alles sage ich, um daran zu erinnern, unter welchen zeitgeschichtlichen Umständen die Niederschrift von Leverkühns Lebensgeschichte vonstatten geht und bemerken zu lassen, wie die mit meiner Arbeit verbundene Aufregung ständig bis zur Ununterscheidbarkeit in eins verschmilzt mit derjenigen, die durch die Erschütterungen des Tages erzeugt wird. Und da überdies schon vorgeschrittener Herbst geworden ist, seit ich die ersten Zeilen dieser Mitteilungen zu Papier brachte. Unterdessen rückte das schütternde, stürzende Verderben mehrmals meiner Klause atembeklemmend nahe. Das fürchterliche Bombardement der Stadt Dürers und Willibald Pirkheimers war kein weit entferntes Ereignis mehr. und als das jüngste Gericht auch München traf, saß ich bleich und wie die Wände, die Türen, die Fensterscheiben des Hauses bebend in meinem Studio und schrieb mit zitternder Hand an vorliegender Lebensgeschichte. Denn diese Hand zittert ja ohne dies dabei aus Gründen des Gegenstandes. Und so ließ ich es mir nichts ausmachen, dass die gewohnte Erscheinung durch das äußere Schrecknis noch ein wenig verstärkt wurde. Aber genug. Ich werde diesen Abschnitt nun mit einigen weiteren Mitteilungen über Adrians Leipziger Jahre vervollständigen, ohne mir zu verbergen, dass er auf diese Weise als Kapitel genommen ein recht uneinheitliches Aussehen gewinnt. Eine gute Komposition ist das nicht. Aber erinnere ich mich nicht, dass ich mir das Verfehlen eines beherrschten und regelmäßigen Aufbaus von Anfang an bei dieser Arbeit zum Vorwurf machen musste? Auch meine Entschuldigung ist immer dieselbe. Mein Gegenstand steht mir zu nah. Das nächste, erregendste, eigenste ist kein Stoff. Es ist die Person und nicht danach angetan, eine künstlerische Gliederung von ihr zu empfangen. Fern sei es von mir, den Ernst der Kunst zu leugnen. Aber wenn es ernst wird, verschmäht man die Kunst und ist ihrer nicht fähig. Also, da ich ein Jahr mit Adrian in Leipzig verlebte, weiß ich auch, wie er die übrigen vier seines Aufenthaltes dort zubrachte. Der Konservatismus seiner Lebensweise lehrt es mich, der oft wie Starrheit anmutete und für mich etwas Bedrückliches haben konnte. Nicht umsonst hat er in jenem Brief seine Sympathie für das Nichts-Wissen-Wollen, die Abenteuerlosigkeit Chopins, ausgedrückt. Auch ich will nichts wissen, nichts sehen, eigentlich nichts erleben. Wenigstens nicht im manifesten äußerlichen Sinn des Wortes. Auf Abwechslung, neue Sinneseindrücke, Zerstreuung, Erholung bin ich nicht aus. Erholung ist für die, denen sie zu gar nichts taugt. Sehr wenig lag ihm am Reisen zum Zweck des Schauens, des Aufnehmens, der Bildung. Er war ein Verächter der Augenlust, und so sensitiv sein Gehör war, so wenig hat es ihn von jeher gedrängt, sein Auge an den Gestaltungen der bildenden Kunst zu schulen. Die Unterscheidung zwischen den Typen des Augen- und des Ohrenmenschen heiße ich gut und unumstößlich richtig und rechne mich entschieden zu dem Zweiten. Was mich betrifft, so habe ich ihm persönlich die Verschlossenheit und Unwilligkeit des Auges nie recht geglaubt. Ich brauche nur die Namen Marie Godot, Rudi Schwertfeger und Nepomuk Schneidewein zu nennen, um mir Adrians Empfänglichkeit, ja Schwäche für den Zauber des Auges, des Schwarzen, des Blauen zu vergegenwärtigen. Wobei ich mir natürlich klar darüber bin, dass es ein Fehler ist, den Leser mit Namen zu bombardieren, mit denen er noch nicht das Geringste anzufangen weiß. Ich bin mir wohl bewusst, diese leerverfrühten Namen unter einem Zwange hierher gesetzt zu haben. Adrian behielt, ohne zu wechseln, während der ganzen 4,5 Jahre, die er in Leipzig verbrachte, seine Zwei-Zimmer-Wohnung in der Petersstraße, nahe dem Collegium Beatae Virginis, wo er das magische Quadrat wieder über dem Pianino befestigt hatte. Er hörte philosophische und musikhistorische Vorlesungen, las und exzerpierte auf der Bibliothek und brachte Kretschmar seine kompositorischen Übungen zur Kritik. Ein Schüler wie Adrian braucht im Grunde gar keinen Korrektor und Meister. Bewusst brachte er ihm Unfertiges, um sich darüber sagen zu lassen, was er selber schon wusste. Das Werk, es ist Trug. Es hat den Ehrgeiz, glauben zu machen, dass es nicht gemacht, sondern entstanden und entsprungen sei. Gleich wie Pallas Athene im vollen Schmuck ihrer ziselierten Waffen aus Jupiters Haupt entsprang. Doch das ist Vorspiegelung. Nie ist ein Werk so hervorgetreten. Es ist ja Arbeit, Kunstarbeit zum Zweck des Scheins. Das Werk. Es ist etwas, wovon der Bürger möchte, es gäbe das noch. Es ist gegen die Wahrheit und gegen den Ernst. Echt und ernst ist allein das ganz kurze, der höchst konsistente musikalische Augenblick. Wie hätte mich das nicht bekümmern sollen, da ich doch wusste, dass er selbst auf das Werk aspirierte, die Komposition einer Oper plante. Schein und Spiel haben heute schon das Gewissen der Kunst gegen sich. Sie will aufhören, Schein und Spiel zu sein, sie will Erkenntnis werden. Was aber aufhört, mit seiner Definition übereinzustimmen, hört das nicht überhaupt auf? Und wie will Kunst als Erkenntnis leben? Mit tiefer Sorge fragte ich mich, welche Anstrengungen, intellektuellen Tricks, Indirektheiten und Ironien nötig sein würden, sie, die Kunst, zu retten, sie wieder zu erobern, zu einem Werk zu gelangen, das als Travestie der Unschuld den Zustand der Erkenntnis einbekannte, dem es abgewonnen sein würde. Die Travestie der Unschuld. Wie oft fand sie sich in seinen Kompositionen auf entwickelster musikalischer Stufe? Vor einem Hintergrund äußerster Spannungen Banalitäten. Banalitäten im Sinn eines technischen Primitivismus, Naivitäten oder Scheinnaivitäten also. Mich erinnerten sie stets daran, was uns der Stotterer einst über die Neigung der Musik gelehrt hatte, ihre Elemente zu zelebrieren. Auch an die Linde zu Buchel erinnerten sie mich, wenn die Stallhanne zu unserem Kinderdiskant so lehrhaft die zweite Stimme plärrte, und an unsere Kanongesänge. Da war denn also mitten in einer Komposition von schwebender, dauernd vorenthaltener Tonart ein F-Dur-Klang, der durch ein einfallendes Des bzw. Cis aufgehoben und, indem die Melodie den Halbtonschritt nach Ass zurückging, in D-Dur überführt wurde. Und diesem Nichts, dieser Fibelharmonik, war ein Relief verliehen, es war diesen chromatischen Durchgangstönen, dem Cis oder Des, dem F dazwischen der D-Dur-Tonika, eine so demonstrative Bedeutsamkeit aufgeprägt, dass die Figur wie eine Verspottung zugleich und Verherrlichung des Fundamentalen, eine schmerzlich erinnerungsvolle Ironisierung der Tonalität, des temperierten Systems, der traditionellen Musik selber wirkte. Als du mir nackt gegeben, zur Nacht den kühlen Trank, vergiftetest du mein Leben. Auch in den 13 Brentano-Gesängen, denen ich, bevor ich diesen Abschnitt schließe, durchaus noch ein Wort widmen muss, findet sich dergleichen wiederholt. Wahrscheinlich hing es aber auch mit den Skrupeln zusammen, die sein Geist wegen des Schicksals, der historischen Lage der Kunst selbst, des autonomen Werkes hegte. Er bezweifelte die Form als Schein und Spiel. So mochte ihm die kleine und lyrische Form des Liedes noch als die annehmbarste, ernsteste, wahrste gelten. Sie mochte ihm seine theoretische Forderung gedrängter Kürze am ehesten zu erfüllen scheinen. Dabei sind nicht nur mehrere dieser Gesänge, wie gleich das »O lieb Mädel« mit dem Buchstabensymbol H-E-A-E-S recht umfangreich. Leverkühn wollte niemals den Vortrag einzelner Stücke daraus, sondern stets nur die geschlossene, zyklische Darbietung zulassen, von dem unsäglich irren und wirren Eingang mit den geisterhaften Schlusszeilen »O Stern, o Blume, Geist und Kleid, Lieb, Leid und Zeit und Ewigkeit« bis zu dem düster geharnischten und gewaltigen Schlussstück »Einen kenne ich, du, so heißt er«. Gewiss ganz selten in aller Literatur haben Wort und Klang einander gefunden und bestätigt. Wie hier. Alles ist freundlich, wohlwollend verbunden, bietet sich tröstend und trauernd die Hand, sind durch die Nächte die Lichter gewunden. Alles ist ewig im Innern verwandt. Es wendet Musik hier ihr Auge auf sich selbst und schaut ihr Wesen an. Und Adrian Leverkühn ist ihr jugendlicher Meister. Kretschmar sorgte, noch bevor er Leipzig verließ, für die Drucklegung der Brentano-Gesänge. Schott in Mainz nahm sie in Kommission, das heißt, Adrian hatte mit Kretschmars und meiner Hilfe, wir beteiligten uns beide daran, die Druckkosten zu tragen und blieb Eigentümer, indem er dem Kommissionär einen Gewinnanteil von 20% an der Nettoeinnahme zusicherte. Als Leverkühn im September 1910, zu der Zeit also, da ich bereits am Gymnasium von Kaisersaschern zu unterrichten begonnen hatte, Leipzig verließ, wandte er sich zunächst ebenfalls der Heimat zu, nach Buchel, um an seiner Schwester Hochzeit teilzunehmen, die dort eben begangen wurde und zu der nebst meinen Eltern auch ich geladen war. Ursula, nun 20-jährig, vermählte sich dem Optiker Johannes Schneidewein von Langensalza, einem vortrefflichen Mann, dessen Bekanntschaft sie bei dem Besuch einer Freundin in dem reizenden Salza-Städtchen nahe Erfurt gemacht hatte. In den Jahren von 1911 bis 1923 hatten sie 4 Kinder miteinander, schmucke Geschöpfe allesamt. Der jüngste aber, Nepomuk, war ein Engel. Doch davon später, ganz gegen das Ende erst meiner Erzählung. Adrian und ich taten an jenem Nachmittag einen Gang um die Kuhmulde und zum Zionsberg. Wir hatten zu reden über die Texteinrichtung von Love's Labour's Lost, die ich übernommen hatte. Sichtlich war er froh, der Hochzeitsgesellschaft ins Freie entkommen zu sein. Die Verschleierung seiner Augen zeigte an, dass Kopfschmerz ihn drückte. Und übrigens war es seltsam gewesen, in der Kirche und bei Tische dasselbe Anzeichen bei seinem Vater zu beobachten. Dass dieses nervöse Leiden gerade bei festlichen Gelegenheiten unter dem Einfluss von Rührung und Erregung sich einstellt, ist begreiflich. Doch bei Adrian war wohl die psychische Ursache vielmehr die, dass er nur notgedrungen und unter Widerständen an diesem Opferfest der Marktschaft, bei dem es sich obendrein um seine Schwester handelte, teilgenommen hatte. Allerdings kleidete er sein Missbehagen in Worte der Anerkennung für die Schlichtheit und geschmackvolle Unaufdringlichkeit, mit der die Sache in unserem Falle war gehandhabt worden, für den Wegfall von Tänzen und Bräuchen, wie er sich ausdrückte. Besonders günstig sprach er sich über den Eindruck aus, den Ursels Verlobter und nunmehriger Gatte auf ihn gemacht hatte. Gute Augen, gute Rasse. Ein braver, intakter, sauberer Mann. Er durfte um sie werben, durfte sie anschauen, ihrer zu begehren, sie zum christlichen Weib zu begehren, wie wir Theologen sagen. Mit berechtigtem Stolz darauf, dass wir dem Teufel die fleischliche Vermischung weggepascht haben, indem wir ein Sakrament, das Sakrament der christlichen Ehe, draus machten. Sehr komisch eigentlich, diese Kaperung des natürlich Sündhaften für das Sakrosankte durch die bloße Voranstellung des Wortes christlich. Wodurch sich ja im Grunde nichts ändert. Aber man muss zugeben, dass die Domestizierung des Naturbösen, des Geschlechts, durch die christliche Ehe ein gescheiter Notbehelf ist. Gern höre ich es nicht, dass du die Natur dem Bösen vermachst. Der Humanismus, der Alte und Neue, nennt das die Verleumdung der Quellen des Lebens. Mein Lieber, da gibt es nicht viel zu verleumden. Man gerät damit in die Rolle des Verneiners der Werke. Man wird zum Anwalt des Nichts. Wer an den Teufel glaubt, der gehört ihm schon. Er lachte kurz auf. Du verstehst keinen Spaß. Ich habe doch als Theolog und also notwendig wie ein Theolog gesprochen. Wir führten dieses Gespräch auf der Gemeindebank unter den Ahornen auf der Höhe des Zionsberges im herbstlich nachmittäglichen Sonnenschein. Und wie wäre es, wenn wir einmal ganz schlicht persönlich und bürgerlich sprechen? Ich wollte dir mitteilen, dass ich im Begriffe bin? Ich sagte ihm, wozu ich im Begriffe war, erzählte ihm von Helenen, wie ich sie kennengelernt, wie wir uns gefunden. Wenn ich deine Gratulation dadurch herzlicher gestalten kann, so sei versichert, dass ich dich von der Teilnahme an den Tänzen und Bräuchen meines Hochzeitsfestes im Voraus dispensiere. Wundervoll. Guter Jüngling, du willst dich ehelich verheiraten. Was für eine rechtschaffene Idee. Dergleichen kommt immer als Überraschung, obgleich so gar nichts Überraschendes dabei ist. Nimm meinen Segen. But if thou marry, hang me by the neck, if horns that year miscarry. Come, come, you talk greasily, zitierte ich aus derselben Szene. Wenn du das Mädchen kenntest und den Geist unseres Bündnisses, so wüsstest du, dass für meine Ruhe nicht zu befürchten, sondern dass im Gegenteil alles auf die Gründung von Ruhe und Frieden, eines gesetzten und ungestörten Glückes abgesehen ist. Ich zweifle nicht daran und zweifle nicht am Gelingen. Einen Augenblick schien er versucht, mir die Hand zu drücken, stand aber ab davon. Das Gespräch ruhte eine Weile und wandte sich, als wir zum Heimweg aufbrachen, wieder dem Hauptgegenstand der geplanten Oper zu, nämlich der Szene im vierten Akt, mit deren Text wir gescherzt hatten, und die zu denen gehörte, welche ich unbedingt weglassen wollte. Ein Lustspiel darf nicht 4 Stunden dauern. Das war und blieb der Haupteinwand gegen die Meistersinger. Aber Adrian feilschte überhaupt um jede Episode. Du erinnerst mich an Kretschmars Beißel und seinen naiven Eifer, die halbe Welt unter Musik zu setzen. Absurd zu sagen, aber ich habe nie ganz aufgehört, an ihn zu denken. Und denke neuerdings öfter an ihn als je. Was mir instinktiv daran gefällt, ist selbst etwas Instinktives und mit dem Geist der Musik naiv Übereinstimmendes. Der Wille, der sich auf komische Art darin andeutet, irgendetwas wie einen strengen Satz zu konstituieren. Auf anderer, weniger kindlicher Ebene hätten wir seinesgleichen heute so nötig, wie seine Schäfchen damals ihn nötig hatten. Einen Systemherrn bräuchten wir. Einen Schulmeister des Objektiven und der Organisation. Genial genug, das Wiederherstellende, ja das Archaische mit dem Revolutionären zu verbinden. Man sollte... Ich spreche schon ganz wie Schildknapp. Man sollte. Was sollte man nicht alles? Was du da sagst von dem archaisch-revolutionären Schulmeister, hat etwas sehr Deutsches. Ich nehme an, dass du das Wort nicht zum Lobe, sondern eben nur kritisch charakterisierenderweise brauchst, wie es sich gehört. Es könnte aber außerdem etwas zeitlich Notwendiges ausdrücken. Etwas Remedurverheißendes in einer Zeit der zerstörten Konventionen und der Auflösung aller objektiven Verbindlichkeiten. Kurzum, einer Freiheit, die anfängt, sich als Mehltau auf das Talent zu legen und Züge der Sterilität zu zeigen. Ich erschrak bei diesem Wort. Dies rührte daher, dass in seiner Nähe Sterilität, drohende Lähmung und Unterbindung der Produktivität nur als etwas beinahe Positives und Stolzes, nur zusammen mit hoher und reiner Geistigkeit zu denken war. Es wäre tragisch, wenn Unfruchtbarkeit je das Ergebnis der Freiheit sein sollte. Es ist doch immer die Hoffnung auf die Entbindung produktiver Kräfte, um deren Willen Freiheit erobert wird. Sehr wahr. Und sie leistet auch eine Weile, was man sich von ihr verspricht. Aber Freiheit ist ja ein anderes Wort für Subjektivität. Und eines Tages hält die es nicht mehr mit sich aus. Irgendwann verzweifelt sie an der Möglichkeit, von sich aus schöpferisch zu sein und sucht Schutz und Sicherheit beim Objektiven. Die Freiheit neigt immer zum dialektischen Umschlag. Sie erkennt sich selbst sehr bald in der Gebundenheit, erfüllt sich in der Unterordnung unter Gesetz, Regel, Zwang, System. Erfüllt sich darin, das will sagen, hört darum nicht auf, Freiheit zu sein. Ihrer Meinung nach, so viel sie weiß. Aber in Wirklichkeit ist sie doch dann nicht Freiheit mehr. So wenig wie die aus der Revolution geborene Diktatur noch Freiheit ist. Bist du dessen sicher? Übrigens ist das ein politisch Lied. In der Kunst jedenfalls verschränken das Subjektive und Objektive sich bis zur Ununterscheidbarkeit. Die heute zerstörten musikalischen Konventionen waren nicht alle Zeit gar so objektiv. Sie waren Verfestigungen lebendiger Erfahrungen und erfüllten als solche lange eine Aufgabe von vitaler Wichtigkeit, die Aufgabe der Organisation. Organisation ist alles. Ohne sie gibt es überhaupt nichts, am wenigsten Kunst. Und nun war es die ästhetische Subjektivität, die sich der Aufgabe annahm. Sie machte sich anheischig, das Werk aus sich heraus, in Freiheit, zu organisieren. Du denkst an Beethoven? An ihn. Und an das technische Prinzip, also die Durchführung. Mit Beethoven wird sie universell. Nimm ihn als Beispiel dafür, wie Subjektivität in Objektivität sich wandelt. Aber ich werde dir sagen, was ich unter strengem Satz verstehe. Ich meine damit die vollständige Integrierung aller musikalischen Dimensionen, ihre Indifferenz gegeneinander, Kraft vollkommener Organisation. Ich verstehe nicht ganz. Die Musik ist ein Wildwuchs. Ihre verschiedenen Elemente, Melodik, Harmonik, Kontrapunkt, Form und Instrumentation haben sich historisch planlos und unabhängig voneinander entwickelt. Was ich meine ist, je weiter die einzelnen Materialbereiche entwickelt und manche sogar verschmolzen werden, desto anziehender und gebietender wird die Idee einer rationalen Durchorganisation des gesamten musikalischen Materials. Es gilt, alle Dimensionen gleich zu entwickeln und alle so auseinander hervorzubringen, dass sie konvergieren. Auf die universale Einheit der musikalischen Dimensionen kommt es an. Ganz zuletzt geht es um die Aufhebung des Gegensatzes von polyphonem Fugenstil und homophonem Sonatenwesen. Siehst du einen Weg dazu? Weißt du, wo ich einem strengen Satz am nächsten war? Ich wartete. Einmal im Brentano-Zyklus im O lieb Mädel. Er sprach bis zur Schwerverständlichkeit leise und zwischen den Zähnen, wie er zu tun pflegte, wenn er Kopfschmerzen hatte. Das ist ganz aus einer Grundgestalt, einer vielfach variablen Intervallreihe, den 5 Tönen H, E, A, E, S abgeleitet. Es ist wie ein Wort, ein Schlüsselwort, dessen Zeichen überall in dem Lied zu finden sind und es gänzlich determinieren möchten. Es ist aber ein zu kurzes Wort und in sich zu wenig beweglich. Der Tonraum, den es bietet, ist zu beschränkt. Man müsste von hier aus weitergehen und aus den 12 Stufen des temperierten Halbtonalphabets größere Wörter bilden, Wörter von 12 Buchstaben, bestimmte Kombinationen und Interrelationen der 12 Halbtöne, Reihenbildungen, aus denen das Stück, der einzelne Satz oder ein ganzes mehrsätziges Werk strikt abgeleitet werden müsste. Jeder Ton der gesamten Komposition müsste sich über seine Beziehung zu dieser vorbestimmten Grundreihe auszuweisen haben. Keiner dürfte wiederkehren, ehe alle anderen erschienen sind. Keiner dürfte auftreten, der nicht in der Gesamtkonstruktion seine motivische Funktion erfüllte. Es gäbe keine freie Note mehr. Das würde ich strengen Satz nennen. Ein frappierender Gedanke. Rationale Durchorganisation dürfte man das schon nennen. Eine außerordentliche Geschlossenheit und Stimmigkeit, eine Art von astronomischer Gesetzmäßigkeit und Richtigkeit wäre damit gewonnen. Aber wenn ich es mir vorstelle, das unveränderte Abspielen einer solchen Intervallreihe, wenn auch noch so wechselnd gesetzt und rhythmisiert, würde wohl unvermeidlich eine arge Verdürftigung und Stagnation der Musik erzeugen. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich, antwortete er mit einem Lächeln, das anzeigte, dass er auf das Bedenken vorbereitet gewesen war. Es war das Lächeln, das die Ähnlichkeit mit seiner Mutter stark hervortreten ließ, aber in einer mir vertrauten, mühsamen Art hervorgebracht, wie es ihm eben unter Migränedruck gelingen wollte. Es geht auch so einfach nicht. Ich frage mich, wozu ich so lange unter Kretschmer die alten kontrapunktischen Praktiken geübt und so viel Notenpapier mit Umkehrungsfugen, Krebsen und Umkehrungen des Krebses vollgeschrieben habe. Nun also, all das wäre zur sinnreichen Modifizierung des 12-Töne-Wortes nutzbar zu machen. Außer als Grundreihe könnte es so Verwendung finden, dass jedes seiner Intervalle durch das in der Gegenrichtung ersetzt wird. Ferner könnte man die Gestalt mit dem letzten Ton beginnen und mit dem ersten schließen lassen, dann auch diese Form wieder in sich umkehren. Da hast du 4 Modi, die sich ihrerseits auf alle 12 verschiedenen Ausgangstöne der chromatischen Skala transponieren lassen, sodass die Reihe also in 48 verschiedenen Formen für eine Komposition zur Verfügung steht. Ist dir das nicht genug, so schlage ich vor, aus den Reihen durch symmetrische Auswahl bestimmter Töne Ableitungen zu bilden, die neue, selbstständige, aber doch auf die Grundreihe bezogene Reihen ergeben. Ich schlage vor, dass man zur Verdichtung der Tonbeziehungen die Reihen in Teilgestalten unterteilt, die ihrerseits untereinander verwandt sind. Eine Komposition kann auch 2 oder mehrere Reihen als Ausgangsmaterial benutzen, nach Art der Doppel- und Trippelfuge. Das Entscheidende ist, dass jeder Ton darin ohne jede Ausnahme seinen Stellenwert hat in der Reihe oder einer ihrer Ableitungen. Ein magisches Quadrat. Aber hast du Hoffnung, dass man das alles auch hören wird? Hören? Wenn du unter Hören die genaue Realisierung der Mittel im Einzelnen verstehst, durch die die höchste und strengste Ordnung, eine sternensystemhafte, eine kosmische Ordnung und Gesetzlichkeit zustande kommt? Nein, so wird man's nicht hören. Aber diese Ordnung wird oder würde man hören, und ihre Wahrnehmung würde eine ungekannte ästhetische Genugtuung gewähren. Sehr merkwürdig. Wie du die Sache beschreibst, läuft sie auf eine Art von Komponieren vor dem Komponieren hinaus. Die ganze Materialdisposition und Organisation müsste ja fertig sein, wenn die eigentliche Arbeit beginnen soll. Und es fragt sich nur, welches die eigentliche ist. Denn diese Zubereitung des Materials geschehe ja durch Variation. Und die Produktivität der Variation, die man das eigentliche Komponieren nennen könnte, wäre ins Material zurückverlegt, samt der Freiheit des Komponisten. Wenn er ans Werk ginge, wäre er nicht mehr frei. Gebunden durch selbstbereiteten Ordnungszwang, also frei. Nun ja, die Dialektik der Freiheit ist unergründlich. Bliebe die Akkordbildung nicht dem Geratewohl, dem blinden Verhängnis überlassen? Sage lieber der Konstellation. Und wenn die Konstellation das Banale ergebe, die Konsonanz, Dreiklangharmonik, das Abgenutzte, den verminderten Septimenakkord? Das wäre eine Erneuerung des Verbrauchten durch die Konstellation. Ich sehe da ein wiederherstellendes Element in deiner Utopie. Sie ist sehr radikal. Aber sie lockert das Verbot, das doch eigentlich schon über die Konsonanz verhängt war. Das Zurückgehen auf die altertümlichen Formen der Variation ist ein ähnliches Merkmal. Interessantere Lebenserscheinungen haben wohl immer dieses Doppelgesicht von Vergangenheit und Zukunft. Wohl immer sind sie progressiv und regressiv in einem. Sie zeigen die Zweideutigkeit des Lebens selbst. Ist das nicht eine Verallgemeinerung? Wovon? Von häuslichen nationalen Erfahrungen. Keine Indiskretionen und keine Selbstgratulation. Alles, was ich sagen will, ist, dass deine Einwände, wenn sie als Einwände gemeint sind, nicht zählen würden gegen die Erfüllung des uralten Verlangens, was immer klingt, ordnend zu erfassen und das magische Wesen der Musik in menschliche Vernunft aufzulösen. Du willst mich bei meiner Humanisten-Ehre nehmen. Menschliche Vernunft. Und dabei, entschuldige, ist Konstellation dein drittes Wort. Es gehört aber doch schon mehr der Astrologie. Die Rationalität, nach der du rufst, hat viel von Aberglauben. Vom Glauben an das Ungreifbar und Vagdämonische, das im Glücksspiel, im Kartenschlagen und Loseschütteln, in der Zeichendeutung sein Wesen treibt. Umgekehrt, wie du sagst, scheint dein System mir eher danach angetan, die menschliche Vernunft in Magie aufzulösen. Er führte die geschlossene Hand an die Schläfe. Vernunft und Magie begegnen sich wohl und werden eins in dem, was man Weisheit, Einweihung nennt. Im Glauben an die Sterne, die Zahlen. Ich antwortete nicht mehr, da ich sah, dass er Schmerzen hatte. Er selbst schien unserem Gespräch nicht weiter nachzuhängen. Sein gleichgültiges Seufzen und Summen im Fortschlendern deutete darauf hin. Wir sprachen wenig auf der verbleibenden Strecke des Heimwegs. Ich erinnere mich, dass wir einige Augenblicke an der Kuhmulde Halt machten. Wir taten ein paar Schritte seitwärts vom Feldwege und blickten, den Schein der sich schon neigenden Sonne im Gesicht, auf das Wasser. Es war klar. Man sah, dass nur in der Nähe des Ufers der Grund flach war. Schnell fiel er schon in geringer Entfernung davon ins Dunkle ab. Bekanntlich war der Weiher in der Mitte sehr tief. Kalt. Viel zu kalt jetzt zum Baden. Kalt. Kalt, wiederholte er einen Augenblick später und wandte sich zum Gehen. Noch an diesem Abend musste ich um meiner dienstlichen Pflichten willen nach Kaisersaschern zurückkehren. Er selbst verzögerte seine Abreise nach München, dass er sich zum Wohnsitz ersehen, noch um einige Tage. Ich sehe ihn seinem Vater zum letzten Mal, er wusste es nicht, zum Abschied die Hand drücken und sehe seine Mutter ihn küssen. Wie damals in der Wohnstube beim Gespräch mit Kretschmar lehnt er seinen Kopf an ihre Schulter. Er wollte und sollte ihr nicht wiederkehren. Sie kam zu ihm. Wer es nicht anpacken will, kann's nicht fortschieben, schrieb er mir kumpfparodierend ein paar Wochen später aus der bayerischen Hauptstadt zur Anzeige, dass er die Komposition von Love's Labour's Lost begonnen habe. Ich wohne in der Rambergstraße, nahe der Akademie, als Untermieter einer Senatorswitwe aus Bremen namens Rodde, die dort in einem noch neuen Hause mit ihren beiden Töchtern eine Wohnung zu ebener Erde innehat. Ein kleines Harmonium, das mich an alte Tage erinnert, steht in dem Zimmer und ist mir dienlich. Da aber die Senatoren sich meistens in einem rückwärtigen, gegen das Hausgärtchen gelegenen Zimmer aufhält und auch die Töchter vormittags unsichtbar bleiben, so steht mir auch der Flügel im Salon zu freier Verfügung. Dieser Salon nun, ausgestattet mit gesteppten Fauteuils, bronzierten Kandelabern, vergoldeten Gitterstühlchen, einem Sofatisch mit Brokatdecke und einem reich gerahmten, stark nachgedunkelten Ölgemälde von 1850, welches das goldene Horn mit dem Blick auf Galata darstellt, kurz mit Dingen, die sich als Reste eines einst wohlhäbigen bürgerlichen Haushalts zu erkennen geben, ist abends nicht selten der Schauplatz einer Geselligkeit in kleinem Kreise, zu der auch ich mich hinzuziehen lasse, um schließlich, wie die Umstände es mit sich bringen, ein wenig die Rolle des Haussohnes dabei zu spielen. Es war künstlerische oder halbkünstlerische Welt, die sich da zusammenfand, eine sozusagen stubenreine Bohème, gesittet und dabei frei, locker, amüsant genug, um die Erwartungen zu erfüllen, die Frau Senator Rodde bestimmt hatten, ihren Wohnsitz von Bremen nach der süddeutschen Hauptstadt zu verlegen. Ihre Bewandtnisse sind leicht zu durchschauen. Dunkeläugig, das braune, zierlich gekräuselte Haar nur wenig ergraut, von damenhafter Haltung, elfenbeinfarbenem Teint und angenehmen, noch ziemlich wohlerhaltenen Gesichtszügen, hat sie ein Leben lang als gefeiertes Mitglied einer patrizischen Gesellschaft repräsentiert. Nach dem Tode ihres Gatten, bei stark herabgesetzten Verhältnissen und wohl nicht ganz zu bewahrender Stellung in dem gewohnten Milieu, waren Wünsche einer unerschöpften und wahrscheinlich nie recht befriedigten Lebenslust in ihr frei geworden, die auf ein interessanteres Nachspiel ihres Lebens in menschlich wärmerer Sphäre abgezielt hat. Ihre Gesellschaften gibt sie, so will sie es wahrhaben, im Interesse ihrer Töchter, vorwiegend aber doch, wie ziemlich deutlich ist, um selbst zu genießen und sich den Hof machen zu lassen. Man unterhielt sie am besten durch kleine, nicht zu weitgehende Schlüpfrigkeiten, Anspielungen auf die gemütlich unbedenklichen Sitten der Kunststadt, Anekdoten von Kellnerinnen, Modellen, Malern, die ihr ein hohes und zierlich sinnliches Lachen bei geschlossenem Munde entlockten. Augenscheinlich liebten ihre Töchter Ines und Clarissa dies Lachen nicht. Sie tauschten kalt missbilligende Blicke dabei, die alle Reizbarkeit erwachsener Kinder gegen das unerledigt Menschliche im Wesen der Mutter erkennen ließen. Dabei ist wenigstens im Falle der Jüngeren, Clarissas, die Entwurzelung aus dem Bürgerlichen bewusst, gewollt und betont. Die hochgewachsene Blondine mit dem großen, kosmetisch geweißten Gesicht, der gerundeten Unterlippe und dem wenig entwickelten Kinn bereitet sich auf die dramatische Laufbahn vor und nimmt Unterricht bei dem Heldenvater des Hof- und Nationaltheaters. Eine Neigung zum skurril-makabren belustigt die ihr huldigende Männerwelt. Ines, die ältere Schwester, vertrat, soll ich sagen, jedoch, das erhaltende Element in der kleinen Familie, lebte im Protest gegen die Entwurzelung, das Süddeutsche, die Kunststadt, die Bohème, die Abendgesellschaften ihrer Mutter, rückwärtsgewandt mit Betonung zum alten, väterlichen, bürgerlich strengen und würdigen. Doch hatte man den Eindruck, dass dieser Konservatismus eine Schutzvorrichtung ist gegen Spannungen und Gefährdungen ihres Wesens, auf die sie doch auch wieder ein intellektuelles Gewicht legte. Sie ist zierlicher von Gestalt als Clarissa. Schweres, aschblondes Haar belastet ihr Haupt, das sie bei gedehntem Halse und gespitzt lächelndem Munde schräg vorgeschoben trägt. Sie befleißigte sich keiner Kunst oder Wissenschaft, las aber viel und dichtete unterhand. So viel für jetzt von den Töchtern, zu denen Adrian in hausgenössisch-freundschaftliche Beziehungen trat. Die Gäste des Hauses angehend, darunter auch Adrian oder, wie es hieß, unser Mieter, Herr Dr. Leverkühn, fanden sich um 9 Uhr oder später zu musizieren, Tee trinken und plaudern ein. Es waren Kollegen und Kolleginnen Clarissas, junge Schauspieler also, so dann ein Ehepaar Knöterich, der Mann, gestatten's? Konrad Knöterich, autochton münchnerisch, dem Ansehen nach einem alten Germanen, Sugambier oder Ubier gleich, es fehlte nur oben auf der gedrehte Haarschopf, von unbestimmt künstlerischer Beschäftigung, dann ein Gelehrter. Habe die Ehre, Dr. Kranich, Numismatiker und Konservator des Münzkabinetts. Klar, fest und heiter verständig von Redeweise, jedoch bei asthmatisch belegter Stimme. Ferner 2 befreundete Maler und Mitglieder der Sezession, Leo Zink und Baptist Spengler, Österreicher der eine aus der Gegend von Bozen und Spaßmacher seiner gesellschaftlichen Technik nach. Ein etwas faunischer Typ, die Frauen mit dem wirklich sehr komischen Blick seiner dicht beieinander liegenden Rundaugen zum Lachen reizend, was immer ein guter Anfang ist. Der andere, Spengler, aus Mitteldeutschland gebürtig, mit sehr starkem blonden Schnurrbart. Ein skeptischer Weltmann, vermögend, wenig arbeitend, hypochondrisch, belesen, stets lächelnd im Gespräch und rasch mit den Augen blinzelnd. Und dann war da noch Rudi Schwertfeger. Dr. Leverkühn, darf ich Ihnen einen begabten jungen Geiger vorstellen? Rudolf Schwertfeger, Mitglied des Zapfenstößerorchesters. Das Zapfenstößerorchester spielt neben der Hofkapelle die bedeutendste Rolle im musikalischen Leben der Stadt. Herr Schwertfeger arbeitet unter den ersten Violinen. Er ist in Dresden geboren, aber seiner Herkunft nach eher niederdeutsch. Schwertfeger, ein Blondkopf von mittlerer, netter Statur, besaß den Schliff, die einnehmende Gewandtheit sächsischer Zivilisation und war ebenso gutmütig wie gefallsüchtig. Er ist ein eifriger Salonbesucher, Zeitblom, der jeden freien Abend in mindestens einer, meistens aber 2 bis 3 Gesellschaften verbringt. Dem Flirt mit dem schönen Geschlecht, jungen Mädchen sowohl wie reiferen Frauen, selig hingegeben. Für meinen Teil hatte ich nichts gegen Schwertfeger, ja, mochte ihn aufrichtig gern, und sein früher tragischer Tod, der für mich noch mit besonderen, unheimlichen Schauern umkleidet war, erschütterte mich in tiefster Seele. Wie deutlich sehe ich den jungen Menschen noch vor mir, mit seiner knabenhaften Manier eine Schulter in den Kleidern zurechtzurücken und dabei einen Mundwinkel kurz grimassierend nach unten zu ziehen. Mit seiner weiteren naiven Gewohnheit, jemanden im Gespräch gespannt und gleichsam entrüstet anzusehen. Seine stahlblauen Augen wühlten dabei förmlich in dem Gesicht des anderen, indem sie sich bald auf das eine, bald auf das andere Auge desselben einstellten, indes seine Lippen aufgeworfen waren. Was hatte er nicht auch für gute Eigenschaften, ganz abgesehen von seinem Talent, das man in seine Liebenswürdigkeit einrechnen mochte. Freimut, Anständigkeit, Vorurteilslosigkeit, künstlerisch neidlose Gleichgültigkeit gegen Geld und Gut, kurz eine gewisse Reinheit, die auch aus dem Blick seiner, ich wiederhole es, schön stahlblauen Augen, in dem allenfalls etwas bulldoggenhaft oder möpslich gebildeten, aber jugendlich anziehenden Gesicht strahlte, waren ihm eigen. Sein Spiel ist sauber und kultiviert. Nicht großen Tons, aber von süßem Wohllaut und technisch nicht wenig brillant. Dabei ist er schlichten Sinnes, von Literatur nicht berührt. Jedoch war er besorgt um die gute Meinung geistig hochstehender Menschen, nicht nur aus Eitelkeit, sondern weil er ernstlich Wert auf den Umgang mit ihnen legte und sich durch sie zu heben, zu vervollkommnen wünschte. Auf Adrian hatte er es gleich abgesehen, machte ihm den Hof, indem er geradezu die Damen darüber vernachlässigte, bat um sein Urteil, wollte von ihm begleitet sein. Was aber Adrian damals stets ablehnte. Zeigte sich begierig nach musikalischem und außermusikalischem Gespräch mit ihm. Und war ein Zeichen ungewöhnlicher Treuherzigkeit, aber auch von unbekümmertem Verständnis und einer natürlichen Kultur. Durch keine Kühle, Zurückhaltung, Fremdheit zu ernüchtern, einzuschüchtern und abzustoßen. Einmal, als sich wegen Kopfschmerzen und völliger gesellschaftlicher Unlust der Senatorin abgesagt hatte und auf meinem Zimmer geblieben war, erschien plötzlich Schwertfeger bei mir in seinem Cutaway und seiner schwarzen Plastron-Krawatte, um mich angeblich im Auftrage mehrerer oder aller Gäste zu überreden, doch zur Gesellschaft zu stoßen. Es sei so langweilig ohne mich. Es ist so langweilig ohne Sie. Das hatte etwas Verblüffendes, denn Adrian war ja keineswegs ein belebender Gesellschafter. Trotz der Vermutung, dass ich nur den Gegenstand abgab für eine ganz allgemeine Höflichkeit, konnte ich mich eines gewissen glücklichen Erstaunens über solche unverwüstliche Zutunlichkeit nicht enthalten. Damit habe ich den Personenbestand des Roddischen Salons, lauter Erscheinungen, deren Bekanntschaft, nebst derjenigen vieler anderer Mitglieder der Münchner Gesellschaft, ich als Freisinger Professor später selber machte, ziemlich vollständig aufgeführt. Wer über ein kleines noch hinzukam, war Rüdiger Schildknapp. Ganz nach Adrians Beispiel finde ich, dass man statt in Leipzig in München leben sollte. Und mir ist die Entschlusskraft zuteil geworden, diese Ratsamkeit tat werden zu lassen. Der Verleger meiner Übersetzungen aus älterer englischer Literatur hat ja hier seinen Sitz. Was von praktischem Wert für Rüdiger war. Und außerdem hat er wohl den Umgang mit Adrian entbehrt, den er denn auch sogleich wieder mit seinen Vatergeschichten und seinem »Man sollte« zum Lachen brachte. Ich habe nicht weit von der Wohnung Adrians im dritten Stock eines Hauses in der Amalienstraße ein Zimmer genommen. Wir pflegen zusammen Mittag zu essen, im Hoftheaterrestaurant oder in einer der Kellergaststätten der inneren Stadt. Aber Schildknapp hatte sehr bald durch Leipziger Verbindungen Zugang zu Privathäusern gefunden und es erreicht, dass, von abendlichen Einladungen zu schweigen, da und dort auch mittags ein Gedeck für ihn auflag. Etwa nachdem er mit der von seiner herrenmäßigen Armut bezauberten Hausfrau Shopping gegangen war. So war es bei seinem Verleger, Inhaber der Firma Radbruch & Co. in der Fürstenstraße, so bei den Schlaginhaufens, einem älteren, vermögenden und kinderlosen Ehepaar, welches, der Mann von schwäbischer Herkunft und Privatgelehrter, die Frau aus Münchener Familie, in der Brienner Straße eine etwas düstere, aber prächtige Wohnung innehatte. Bei Schlaginhaufens hatte Rüdiger auch Adrian eingeführt. Hier machte ich die Bekanntschaft Jeanette Scheuerls. Eine vertrauenswürdige Person von eigentümlichem Charme, gut 10 Jahre älter als ich. Tochter eines verstorbenen bayerischen Verwaltungsbeamten und einer Pariserin. Jeanette angehend, so ist sie Verfasserin, Romandichterin. Zwischen den Sprachen aufgewachsen, schreibt sie in einem reizend inkorrekten Privatidiom damenhafte und originelle Gesellschaftsstudien, die des psychologischen und musikalischen Reizes nicht entbehren. und unbedingt zur höheren Literatur zählen. Auf Adrian war sie sofort aufmerksam geworden und hielt sich zu ihm, der sich denn auch in ihrer Nähe, ihrem Gespräch geborgen fühlte. Von mondäner Hässlichkeit, mit elegantem Schafsgesicht, darin sich das Bäuerliche mit dem Aristokratischen mischte, war sie außerordentlich intelligent und zugleich gehüllt in die naiv nachfragende Ahnungslosigkeit des alternden Mädchens. Ihr Geist hat etwas Flatterndes, drollig-Konfuses, worüber sie selbst aufs Herzlichste lacht. Keineswegs aber in der Art, wie Leo Zink sich durch Selbstverspottung insinuiert, sondern ganz reinen und amüsablen Herzens. Zu all dem ist sie sehr musikalisch, Pianistin, für Chopin entflammt, um Schubert literarisch bemüht, befreundet mit mehr als einem zeitgenössischen Namensträger im Reich der Musik. Und ein befriedigender Austausch über Mozarts Polyphonie und sein Verhältnis zu Bach war der erste gewesen, der zwischen ihr und Adrian gepflogen worden. Er war und blieb ihr durch viele Jahre vertrauensvoll zugetan. Übrigens wird niemand erwarten, dass die Stadt, die er sich zum Aufenthalt gewählt, ihn wirklich in ihre Atmosphäre aufnahm, dass sie ihn je zu dem ihren machte. Ihre Schönheit, die monumentale und Bergbach durchrauschte Dörflichkeit des Stadtbildes unter föhnblauem Alpenhimmel, mochte auch seinem Auge wohltun. Die Bequemlichkeit ihrer Sitten, die etwas von permanenter Maskenfreiheit hatte, auch ihm das Dasein leichter machen. Ihr Geist, sit venia verbo, ihre töricht harmlose Lebensstimmung, die sinnlich-dekorative und karnevalistische Kunstgesinnung dieses selbstvergnügten Capua, musste einem tiefen und strengen Menschen wie ihm in der Seele fremd bleiben. Es war dies Stadtwesen ganz der rechte Gegenstand für den Blick, den ich seit Jahr und Tag an ihm kannte, den Verschleier, kalten, sinnend entfernten, dem das Lächelnde sich abwenden folgte. Wovon ich spreche, ist das München der späten Regentschaft, nur 4 Jahre noch vom Kriege entfernt, dessen Folgen seine Gemütlichkeit in Gemütskrankheit verwandeln und eine trübe Groteske nach der anderen darin zeitigen sollten. Diese perspektivenschöne Hauptstadt, deren politische Problematik sich auf den launigen Gegensatz zwischen einem halbseparatistischen Volkskatholizismus und einem lebfrischen Liberalismus reichsfrommer Observanz beschränkte. München mit seinen Wachtparadekonzerten in der Feldherrnhalle, seinen Kunstläden, Dekorationsgeschäftspalästen und Saisonausstellungen, seinen Bauernbällen im Fasching, seiner Märzenbier-Dicktrunkenheit, der wochenlangen Monstre-Kirmes, seine Oktoberwiese, wo eine trotzig fidele Volkhaftigkeit, korrumpiert ja doch längst von modernem Massenbetrieb, ihre Saturnalien feierte. München mit seiner stehen gebliebenen Wagnerei, seinen esoterischen Koterien, die hinter dem Siegestor ästhetische Abendfeiern zelebrierten, seiner in öffentliches Wohlwollen gebetteten und grundbehaglichen Bohème. Adrian sah das alles an, wandelte darin, kostete davon während der 9 Monate, die er für diesmal in Oberbayern verbrachte, einen Herbst, einen Winter, ein Frühjahr hindurch. Auf Künstlerfesten, die er mit Schildknapp besuchte, im Illusionsdämmer stilvoll dekorierter Säle, traf er mit Zugehörigen des Roddischen Kreises, den jungen Schauspielern, den Knöterichs, Dr. Kranich, Zink und Spengler, den Töchtern des Hauses selbst wieder zusammen, saß mit Clarissa und Ines, dazu mit Rüdiger, Spengler und Kranich, wohl auch mit Janet Scheuerl an einem Tische zusammen, von welchem Schwertfeger als Bauernbursch gekleidet oder in der Tracht des florentinischen 15. Jahrhunderts, die seinen hübschen Beinen zustatten kam und ihn Botticellis Jünglingsporträt mit der roten Mütze nicht unähnlich machte. In Festlust aufgelöst und des Bedürfnisses, sich geistig zu heben, nun einmal gänzlich vergessen, die rottischen Mädchen in netter Weise zum Tanze holte. In netter Weise ist seine Vorzugsredensart. Er hält darauf, dass alles in Nettigkeit geschieht und unnette Unterlassungen zu vermeiden sind. Er hatte viele Verpflichtungen und dringende Flirtinteressen im Saal, aber es wäre ihm wenig nett erschienen, die Damen der Rambergstraße, mit denen er auf eher geschwisterlichem Fuße stand, ganz zu vernachlässigen. Und diese Nettigkeitsbeflissenheit war auch so sichtbar in seiner geschäftigen Annäherung, dass Clarissa hochmütig sagte: Lieber Gott, Rudolf, wenn Sie nur nicht eine so strahlende Erlösermiene aufsetzen wollten, sobald Sie kommen. Ich versichere Sie, wir haben genug getanzt und brauchen Sie gar nicht. Brauchen? Und die Bedürfnisse meines Herzens sollen wohl überhaupt nicht gelten. Keinen Pfifferling. Außerdem bin ich zu groß für Sie. Übrigens war er nett, nicht nur gegen die Schwestern. Er unterhielt sich mit Adrian über das Programm des nächsten Zapfenstößerkonzerts, verlangte, als ob es keine dringlicheren Interessen und Verpflichtungen an allen Enden gäbe, nach der Erweiterung und Erläuterung von etwas, was Adrian kürzlich bei Rhodes über Musik, über den Zustand der Oper oder dergleichen gesagt hatte, und widmete sich ihm. Er nahm seinen Arm und schlenderte mit ihm am Rande des Festgedränges um den Saal, indem er sich des karnevalistischen Du gegen ihn bediente, unbekümmert darum, dass jener nicht darauf einging. Jeanette Scheuerl hat mir später berichtet, dass, als Adrian einst von solchem Wandel an den Tisch zurückkehrte, Ines Rodde zu ihm sagte: Sie sollten ihm den Gefallen des Du nicht tun. Er möchte alles haben. Vielleicht möchte auch Herr Leverkühn alles haben. Bemerkte Clarissa, das Kinn in die Hand gestützt. Was er möchte, ist, dass ich ein Violinkonzert für ihn schreibe, mit dem er sich in der Provinz hören lassen kann. Tun Sie das nicht. Es würden Ihnen nichts als Artigkeiten einfallen, wenn Sie sich dabei auf ihn bezögen. Sie denken zu hoch von meiner Biegsamkeit. Gab er zurück und hatte das meckernde Gelächter Baptist Spenglers auf seiner Seite. Aber genug von Adrians Teilnahme am Münchner Lebensgenuss. Fahrten in die notorisch wundervolle, wenn auch vom fremden Betrieb etwas ridikulisierte Umgebung zu machen, hatte er in Gesellschaft Schildknaps und meist auf dessen Drängen schon im Winter begonnen und hart glänzende Schneetage mit ihm in Ettal, Oberammergau, Mittenwald verbracht. Als der Frühling kam, mehrten sich sogar diese Ausflüge. Ich gedenke dessen, weil Adrian auf eben diese Weise schon damals die Bekanntschaft des Ortes machte, den er sich später zum persönlichen Lebensrahmen erwählen sollte. Pfeifferring bei Waldshut. Der Hof der Schweigestills. Das Städtchen Waldshut, ohne Reiz und Sehenswürdigkeit übrigens, liegt an der Bahnlinie Garmisch-Partenkirchen, eine Stunde von München. Und die nächste Station, nur 10 Minuten weiter, ist Pfeifferring oder Pfeffering, wo aber Schnellzüge nicht halten. Der Besuch Adrians und Rüdigers an dem Fleck war eine reine Improvisation und ganz flüchtig für diesmal. Sie übernachteten nicht einmal bei Schweigestills, denn beide hatten am nächsten Morgen zu arbeiten und wollten vor Abend mit dem Zuge von Waldshut nach München zurückkehren. Wir hatten im Wirtshaus am Hauptplatz des Städtchens zu Mittag gegessen und da uns der Fahrplan mehrere Stunden ließ, fuhren wir auf der baumbestandenen Landstraße weiter nach Pfeifferring, führten unsere Räder durchs Dorf, ließen uns von einem Kinde den Namen des nahen Weihers, des Klammerweihers sagen, warfen einen Blick auf die baumgekrönte Anhöhe Rombühl und baten unter dem Bellen des Kettenhundes, den eine barfüßige Magd mit seinem Namen Kasperl berief, um ein Glas Limonade unter dem mit einem geistlichen Wappen geschmückten Tor des Gutshauses. Weniger von Durstes wegen, als weil uns das massive und charaktervolle Bauernbarock des Gebäudes gleich in die Augen gestochen hatte. Ich weiß nicht, wie weit Adrian damals etwas merkte. Jedenfalls äußerte er zu Schildknapp keine Silbe, wie er ja auch gegen mich der sonderbaren Entsprechung niemals gedacht hat. aber selbstverständlich kann ich mich irren. Weiher und Hügel, der riesige alte Baum im Hof, allerdings eine Ulme, mit seiner grün gestrichenen Rundbank und weitere noch hinzukommende Einzelheiten mögen auf den ersten Blick frappierend gewirkt haben. Kein Traum mag nötig gewesen sein, ihm die Augen zu öffnen, und dass er nichts sagte, beweist ganz gewiss nicht das Geringste. Es war Frau Else Schweigestill, die uns im Haustor stattlich entgegentrat, freundlich anhörte und uns in hohen Gläsern mit langgestielten Löffeln die Limonade mischte. Sie kredenzte sie uns in einer fast saalartigen, gewölbten, guten Stube links an der Diele, eine Art von Bauernsalon mit gewaltigem Tisch, Fensternischen, die die Dicke der Mauern erkennen ließen, und der geflügelten Nike von Samothrake in Gips, oben auf dem bunt bemalten Spind. Auch ein braunes Klavier stand in dem Saal. Der Saal wird von der Familie nicht benutzt, erklärte Frau Schweigestill, indem sie sich zu uns setzte. Uns dient ein kleineres Zimmer schräg gegenüber, gleich bei der Haustür, zum abendlichen Aufenthalt. Das Haus bietet viel überflüssigen Raum. Weiterhin an dieser Seite gibt es noch ein ansehnliches Gelass, die sogenannte Abtsstube. Wohl so genannt, weil es dem Vorsteher der Augustinermönche, die hier einst gewirtschaftet, als Studio gedient hat. Dass der Hof ein Klostergut gewesen war, bestätigte sie damit. Seit 3 Generationen saßen die Schweigestills darauf. Ich stamme selbst vom Lande, allerdings lebe ich schon lange in Städten. Sagen Sie, wie viel Grund umfasst das Gut? Rund 40 Tagwerk Äcker und Wiesen nebst einem Walde. Auch die an dem freien Platz gegenüber dem Hof gelegenen niederen Gebäude mit den Kastanien davor gehören zu dem Besitztum. Ehemals haben dienende Brüder dort gewohnt. Jetzt stehen sie fast immer leer und sind auch kaum zum Wohnen eingerichtet. Vorvorigen Sommer hat ein Kunstmaler aus München sich dort eingemietet. Die Herren sind wohl auch Kunstmaler? Und als sie erfuhr, dass es sich um einen Schriftsteller und einen Musiker handelte, hob sie respektvoll die Brauen. Das ist seltener und interessanter. Kunstmaler gibt es wie Gänseblumen. Die Herren sind mir auch gleich recht ernst vorgekommen, wodurch die Kunstmaler meistens ein lockeres, sorgloses Völkchen sind, ohne viel Sinn für den Ernst des Lebens. Ich meine nicht den praktischen Ernst, das Geld verdienen und diese Dinge, sondern wenn ich Ernst sage, meine ich eher das Schwere des Lebens, seine dunklen Seiten. Aufrecht, den braunen, nur leicht melierten Scheitel glatt und fest angezogen, so dass man die weiße Kopfhaut sah, in ihrer gewürfelten Wirtschaftsschürze, eine ovale Brosche am runden Halsausschnitt, saß sie bei uns, die kleinen, wohlgeformten und tüchtigen Hände, deren rechte den glatten Ehereif trug, auf der Tischplatte zusammengefügt. »Sie habe die Künstler gern«, sagte sie in ihrer dialekthaft gefärbten, aber doch recht geläuterten Sprechweise. »Das seien Leute von Verständnis, und Verständnis sei im Leben das Allerbeste und Wichtigste. Die Lustigkeit der Kunstmaler beruhe im Grunde wohl auch darauf, es gebe eben eine lustige und eine ernste Art des Verständnisses, und noch nicht heraus sei, welcher der Vorzug gebühre.« »Vielleicht ist das Passendste etwas Drittes, ein ruhiges Verständnis.« Ja, Künstler müssen natürlich in der Stadt leben, weil dort die Kultur statt hat, mit der sie es zu tun haben. Eigentlich aber gehörten sie mit Bauersleuten, die in der Natur und darum dem Verständnis näher leben, viel richtiger zusammen als mit den Stadtbürgern, deren Verständnis entweder verkümmert ist oder die es um der bürgerlichen Ordnung willen unterdrücken müssen. Was aber eben auf Verkümmerung hinausläuft. Hierauf bot sie uns Kaffee und Pfunzkuchen an, aber wir wollten die uns verbleibende Zeit lieber dazu benutzen, einen Blick auf Haus und Hof zu werfen. Wir gingen mit ihr durch das gediegene Haus, sahen gleich vorn die Familienwohnstube an, wo der Pfeifenknastergeruch, den man überall spürte, am eingesessensten war. Und weiterhin dann die Abtsstube. Einen sympathischen Raum, nicht gar groß und hinter dem Stil der Außenarchitektur des Hauses etwas zurück, im Charakter eher von 1600 als von 1700, getäfelt, mit teppichlosem Bretterboden und einer gepressten Ledertapete unter der Balkendecke, mit heiligen Bildern an den Wänden der flachgewölbten Fensternische und in Bleiringe gefassten Scheiben. Wir lobten die Abtsstube aufrichtig. Ich meinte sogar, man sollte sich hier niederlassen, sollte hier leben. Aber Frau Schweigestill hatte Zweifel, ob es für einen Schriftsteller nicht zu einsam sein würde, zu fern von Leben und Kultur. Sie führte uns weiter, die Treppe hinauf in den Oberstock, um uns ein paar von den zahlreichen Schlafzimmern zu zeigen, die sich dort an dem geweißten, moderig riechenden Korridor aneinanderreihten. Sie waren mit Bettstellen und Kästen im Geschmack des bunten Spindes im Saal ausgestattet und nur in einigen war aufgebettet. Turmhoch nach Bauerngeschmack mit plustrigen Federdeckbetten. Wie viele Schlafzimmer? Ja, die stehen meistens fast alle leer. Vorübergehend nur ist eines oder das andere bewohnt gewesen. 2 Jahre lang, noch bis vorigen Herbst, hat eine Baronin von Handschuchsheim hier gelebt und ist durch das Haus gewandelt. Eine Dame, deren Gedanken nicht recht mit denen der übrigen Welt haben übereinstimmen wollen und die vor dieser Unstimmigkeit hier Schutz gesucht hat. Aber leider haben wir die liebe Baronin schließlich in sachgemäße Pflege geben müssen. Sie besuchte mit uns den Kuhstall, sah bei den Rössern ein und tat einen Blick in den Schweinekoben. Während die Wirtin von dem Fräulein erzählte, das sie gerade beherbergt. Auch zu den Hühnern gingen wir und zu den Bienen hinter dem Hause. Und dann fragten wir nach unserer Zeche. Die aber für null erklärt wurde. Wir dankten für alles und radelten nach Waldshut zurück, unseren Zug zu gewinnen. Dass der Tag nicht verloren gewesen und Pfeifering ein bemerkenswerter Flecken sei, darin stimmten sie überein. Adrians Seele bewahrte das Bild dieser Örtlichkeit. Aber noch für längere Zeit bestimmte es nicht seine Entschlüsse. Ich will fort. Aber weiter fort als bloß eine Eisenbahnstunde gegen die Berge. Von der Musik zu Love's Labour's Lost war damals die Klavierskizze der exponierenden Szenen geschrieben, aber die Arbeit stockte. Die parodistische Künstlichkeit des Stils war schwer durchzuhalten. Sie bedingte eine stets sich erneuernde Exzentrizität der Laune und machte den Wunsch nach Fernluft, tieferer Fremde der Umgebung rege. Unruhe beherrschte ihn. Ich suche, schrieb er mir, frage innerlich in der Welt herum und lausche auf Weisung nach einem Ort, wo ich mich recht vor der Welt vergraben und ungestört mit meinem Leben, meinem Schicksal Zwiesprache halten könnte. Seltsame, ominöse Worte. Soll mir nicht kalt werden in der Magengrube? Mir die Schreibhand nicht zittern bei dem Gedanken, für welche Zwiesprache, welche Begegnung und Abrede er, bewusst oder unbewusst, den Schauplatz suchte. Es war Italien, für das er sich entschloss und wohin er, zu touristisch ungewöhnlicher Jahreszeit, just als der Sommer kam, gegen Ende Juni aufbrach. Rüdiger Schildknapp hat er zum Mitkommen beredet. Als ich in den großen Ferien 1912 noch von Kaisersaschern aus mit meiner jungen Gattin Adrian und Schildknapp in dem sabinischen Bergnest besuchte, das sie sich zum Aufenthalt gewählt hatten, war es schon der 2. Sommer, den die Freunde dort verlebten. Sie hatten den Winter in Rom zugebracht und im Mai, als die Wärme wuchs, das Gebirge und dasselbe gastliche Haus wieder aufgesucht, wo sie voriges Jahr während eines Aufenthalts von 3 Monaten sich heimisch zu fühlen gelernt hatten. Der Ort war Palestrina, die Geburtsstätte des Komponisten, Praeneste mit ihrem antiken Namen und als Penestrino, Trutzburg der Fürsten Colonna, von Dante im 27. Gesange des Inferno erwähnt, eine pittoresk am Berge lehnende Siedlung, in welche vom unteren Kirchplatz eine von den Häusern beschattete, nicht eben reinliche Treppengasse hineinführte. Das Haus Manardi, Adrians und Rüdigers Herberge war wohl das stattlichste am Platze und bot auch uns Hospitanten noch mühelos Unterkunft. An der Stufengasse gelegen war es ein massiver und ernster, fast Palazzo- oder kastellartiger Bau, den ich auf das zweite Drittel des 17. Jahrhunderts schätzte. Die Nachmittage führten uns auf schönen Spaziergängen, bei denen manch herzliches Lachen über Rüdiger Schildknapps angelsächsische Späße erscholl, talwärts ein Stück in das wohlbestellte Land hinaus mit seinen Ölbäumen und Fruchtfeldern. Muss ich dir sagen, Adrian, wie sehr mich die antikische Stimmung wieder beglückt, die über dem Lande liegt. Und je in einem Brunnenrand, einer malerischen Hirtengestalt, in dem dämonischen Panhaupt eines Ziegenbocks bildhaft wird. Es versteht sich, dass Adrian nur mit lächelndem Kopfnicken, nicht ohne Ironie, das Entzücken meines Humanistenherzens teilte. Diese Künstler geben wenig Acht auf eine umgebende Gegenwart, die zu der Arbeitswelt, in der sie leben, nicht in direkter Beziehung steht und in der sie folglich nicht mehr als einen indifferenten, der Produktion mehr oder weniger günstigen Lebensrahmen sehen. Auf dem Tafelklavier im Wohnsaal der Freunde spielte Adrian uns einmal während unseres Aufenthalts, leider nur einmal, aus den vollendeten und meist auch schon für ein ausgesuchtes Orchester instrumentierten Teilen der angenehmen launischen Komödie Verlorene Liebesmüh genannt, wie das Stück im Jahre 1598 geheißen hatte, charakteristische Stellen und ein paar geschlossene Szenenzusammenhänge vor. Der Jugendblut brennt nicht mit solcher Glut als Ernst. Einmal empört zur Sinnenwut. Es war eine in artistischer Beziehung höchst bewundernswerte Musik, die mein Freund da wob. Alles war streng kammermusikalischen Stils von filigranhafter Arbeit. Ich vermochte nicht viel zu sagen. Schildknapp, der immer ein sehr gutes, empfängliches Publikum abgab, kommentierte das Gebotene viel schlagfertiger und intelligenter als ich. Es ist eine kluge Groteske in Tönen. Kombinatorisch, humoristisch. An Einfällen eines feinen Übermuts reich. Und ein Musikliebhaber, der müde der romantischen Demokratie und der moralischen Volksharangierung nach einer Kunst um der Kunst willen, einer ehrgeizlosen, oder doch nur im exklusivsten Sinne ehrgeizigen Kunst für Künstler und Kenner verlangt, müsste sein Entzücken finden in dieser selbstzentrierten und vollkommen kühlen Esoterik. Dieser Abend war schon einer der letzten, die wir, mein gutes Weib und ich, in dem originellen Lebensrahmen der Freunde verbrachten. Wenige Tage später mussten wir nach einem Aufenthalt von 3 Wochen uns wieder daraus lösen, um die Heimreise nach Deutschland anzutreten. Und soll ich nun sagen, dass der Abschied vom Hause Manardi für mich persönlich, so ungern ich wie immer von Adrians Seite ging, doch auch wieder mit einem gewissen heimlichen Erleichterungsgefühl verbunden war? Denn in einem bestimmten Punkte, in puncto puncti, wie junge Leute gerne sagen, bildete ich unter den Hausgenossen eine etwas komische Ausnahme. Ich fiel sozusagen aus dem Rahmen, nämlich in meiner Eigenschaft und Lebensweise als Ehemann, welcher dem, was wir halb entschuldigend, halb verherrlichend Natur nennen, seinen Tribut entrichtete, während Adrian und Rüdiger Schildknapp Monat auf Monat es nicht anders hielten als die Mönche des oberen Klosters. Sollte das für mich, den gemeinen Mann, nicht etwas Beschämendes und Bedrückendes haben? Obgleich ich mir bewusst war, dass die Gemeinschaft der Keuschheit das Fundament ihrer Freundschaft oder, wenn das ein zu weitgehendes Wort ist, ihres Zusammenlebens bildete. Lebte Schildknapp, wenn ich so sagen darf, als Roué des Potenziellen, so führte Adrian, ich konnte nicht daran zweifeln, seit jener Reise nach Graz bzw. nach Pressburg das Leben eines Heiligen, wie er es bis dahin getan hatte. Ich erbebte nun aber bei dem Gedanken, dass seine Keuschheit seitdem, seit jener Umarmung, seit seiner vorübergehenden Erkrankung und dem Verlust seiner Ärzte während derselben, nicht mehr dem Ethos der Reinheit, sondern dem Pathos der Unreinheit entsprang.